die Piraten senden. Ich habe dem Premierminister versichert, dass wir diese innerhalb von 12 Monaten schließen. Wie Sie gleich sehen werden, Sir, verstoßen Sie derzeit nicht gegen bestehendes Gesetz. Genau deshalb ist man ja an der Regierung. Wenn einem etwas nicht gefällt, erfindet man rasch ein passendes Gesetz dagegen. Spiel ich Räuber und Gendarm, spielst du reich, dann spiel ich arm, weil der Reiche ohne den Arm einfach nicht existieren kann. Denn so läuft das Spiel hier nun einmal. Wir spielen Wert Angst vom schwarzen Mann. Ich hab eh grad Kapuzenpulli an, Kapuze hoch und das zu vors Gesicht. Und so jagen wir uns stundenlang um einen neuen Block. Und läuft das Spiel hier nun einmal. Nein, ich hab's, ja, wir spielen Piraten. Lass uns den Reichstag feindlich übernehmen. Bin Merkels Gelder verbraten. Nur so können wir hier noch was drehen. Heute aus, muss ich wirklich weiter schuften, oder kommst du mit mir raus? Er sagt, du hast weiter ackern, ja, du bleibst schön bei mir. 8 Stunden hast du noch und dann kein Feierabendbier. Nein, ich hab's, ja, wir spielen Piraten. Lass uns den Reichstag feindlich übernehmen und Merkels Gelder verbraten. Nur so können wir hier noch was drehen. Dann spiel ich an, weil der Reiche ohne den Armen einfach nicht existieren kann. Und läuft